Nach all dem, von dem Sie eben Zeuge wurden, gab es manchen Fall, der diesem verblüffend ähnlich war. Es wuchsen Pflanzen, Menschen verschwanden, und wer hat schon den Zusammenhang verstanden?